Ein deutsches Märchen. Der goldene Schatz. Es lebte einmal im äußersten Westen in der Stadt Fort Langes ein Schlagzeuger namens Anthony mit seiner Frau Rose. Rose und Anthony erwarteten ein Kind und konnten es kaum erwarten, dass ihr Baby geboren wurde. Eines Tages, als Rose auf ihrer Terrasse stand und die untergehende Sonne beobachtete, wurde ihr klar, wie schön der Sonnenschein war. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass mein Kind einen Sonnenstrahl erhält, damit seine Zukunft so hell ist wie die Sonne. Und endlich war es soweit. Ein Storch flog mit einem kleinen Stoffbündel über die Dächer und landete vor der Haustür des Paares. Er stellte das Stoffbündel ab, klopfte mit seinem Schnabel an die Tür und flog dann weg. Anthony öffnete die Tür und war erfreut, sein Baby zu sehen. Das Haar des Babys war wie Gold. Der Glanz der untergehenden Sonne ließ es strahlen. Mein goldener Schatz, mein Leben, mein Sonnenschein. Wie sollen wir ihn nennen? Peter, mein goldener Schatz soll Peter heißen. Peter, oh, wie wunderbar. Man könnte sagen, dass der Schlagzeuger Trommelwirbel der Freude spielte. Peter wuchs zu einem Jungen heran, der voller Leben und Freude war. Mit wunderschönen roten Haaren war er einer der hübschesten Jungs der Stadt. Er konnte im Frühjahr wie Vögel singen und er spielte Gitarre wie kein anderer in ganz Fort Langes. Die Welt ist so schön, die Welt ist alles, was wir brauchen. Die Vögel, die Wolken, die Sonne, erfülle mein Herz mit Freude und Glanz. Oh, mein goldener Schatz hat eine so schöne Stimme. Er sollte Musiker werden und in den Palästen der Könige und Königinnen singen. Auf keinen Fall, Rose. Mein Sohn wird Soldat werden. Er wird eine Uniform tragen und eine Waffe tragen. Marschieren, 1, 2, 1, 2. Außerdem ist sein Haar rot und nicht golden. Aber Peter wusste in seinem Herzen, dass er mehr Musiker als Soldat sein wollte. So geschah es eines Tages, dass Banjo, der Stadtmusiker, am Stadtmarkt vorbeikam, als er plötzlich Peter singen hörte. Ich liebe die Sonne scheint, lasst uns für die Ewigkeit leuchten und gib uns Leben und gib uns Hoffnung und lasst uns singen, lasst uns tanzen und singen. Banjo war von Peters Talent überwältigt. Hey, sieh da, Mister, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Peter, Sir. Peter, du hast eine wirklich schöne Stimme. Und was du mit dieser Gitarre machst, ist phänomenal. Du solltest ein Musiker sein. So sehr ich Ihre freundlichen Worte schätze, ich fürchte, ich muss Soldat werden. Ein Soldat? Um Himmels Willen, du bist kein Soldat. Siehst du nicht, dass du so ein erstaunliches Talent hast? Du könntest der beste Musiker im ganzen Königreich werden, geschweige denn in Fort Langes. Vater lässt mich nicht. Als er das sagte, hängte Peter seinen Kopf tief und ging weg und ließ Banjo besorgt zurück. Tage vergingen und bald war es Zeit für Peter, sich von seinen Eltern zu verabschieden. Auf Wiedersehen, Vater. Bis bald, Mutter. Oh, mein goldener Schatz. Komm bald wieder. Mögest du unversehrt zurückkommen. Und mit einem Orden. Denk daran, nichts würde mich stolzer machen. Peter seufzte tief und verließ die beiden. Peter trat in die Kompanie seiner Kameraden ein. Die Schlacht begann bald und dauerte tagelang. Peter erkannte bald, dass Kriege nur Verwüstung bringen. Endlich endete der Krieg und der Frieden wurde von den Generälen unterzeichnet. Peter kehrte nach Hause zurück und gelobte, nie wieder an einem Kampf teilzunehmen. Oh, mein goldener Schatz, du bist wieder da. Deine Gebete haben mich gerettet. Schau, ich bin gesund zurückgekommen. Und der Orden? Oh, ohne den auch. Es ist okay, mein Sohn. Ich bin sicher, dass du ihn im nächsten Krieg bekommst. Es wird keinen nächsten Krieg mehr geben. Er bringt nur Zerstörung und Leid. Und ich werde nicht mehr an etwas so Falschem teilnehmen. Was? Was wirst du dann stattdessen tun? Ich werde Musiker werden. Das werde ich nie zulassen. Belästige meinen goldenen Schatz nicht mehr. Er tat, worum du ihn gebeten hattest. Er trat der Armee bei und kämpfte im Krieg. Jetzt lass ihn tun, was er will. Danke, Mutter. Nun, tu, was du willst. Für mich ist das aber enttäuschend. Nachdem Anthony das sagte, ging er weg. Peter war traurig, doch seine Mutter tröstete ihn. Mein goldener Schatz, mach dir keine Sorgen um deinen Vater. Du hast es nicht nötig, verärgert zu sein. Mach, was du dir wünschst. Um deinen Vater kümmere ich mich. Danke, Mutter. Du bist die Beste. Am nächsten Tag ging Peter gleich zu Benjo, der sich riesig freute, ihn zu sehen. Sieh mal, wen haben wir denn da? Der talentierte Peter. Gesund und munter wieder hier. Es ist schön, dich zu sehen, Banjo. Und es ist auch schön, dich zu sehen, Peter. Sag mir, was führt dich hierher? Peter erzählte Benjo von seinen Erfahrungen im Krieg und wie er geschworen hat, nie wieder zurückzukehren. Vater ist verärgert über meine Entscheidung, aber es ist das, was ich schon immer tun wollte. Endlich hast du dich für dein Talent entschieden. Wir sollten deinen Neuanfang feiern. Linda! Linda war Banjos Schwester. Sie betrat den Raum und Peter war fasziniert von ihrer Erscheinung. Peter, das ist meine Schwester Linda. Linda, Peter. Peter und Linda sahen sich an und lächelten. Linda, wir wollen feiern. Wärst du so freundlich, die besten Desserts aus der Küche zu holen? Klar, Bruder. In den nächsten Tagen spielte Peter seine Gitarre und sang in Benjos Haus, wo oft Minister und Monarchen zu Besuch kamen. Alle waren beeindruckt von Peter, vor allem Linda. Sie verliebte sich in ihn und bald waren sie zusammen, Hand in Hand, sehr verliebt. Als Benjo davon erfuhr, war er glücklich. Meine Schwester und mein bester Freund, ich könnte nicht glücklicher sein. Danke, Banjo. Wir wollen bald heiraten. Oh, wie wunderbar. Aber ich fürchte, das wird warten müssen. Peter und Linda waren besorgt. Aber wieso denn? Unsere Exzellenz will, dass du auf der Hochzeit seiner Tochter spielst. Das ist ja hervorragend. Peter dankte Benjo und als er sich umdrehte, sah er, dass Linda nicht mehr im Raum war. Peter verstand, dass sie verärgert war. Aber für den König zu spielen war etwas, was er schon immer tun wollte. Er ging sofort nach Hause und erzählte alles seiner Mutter. Sie war ebenfalls begeistert und bereitete ihm das beste Essen für seine Reise. Er verabschiedete sich und ging. Peter spielte auf der königlichen Hochzeit und alle jubelten und klatschten. Er wurde berühmt. Die Könige und Königinnen der benachbarten Königreiche, die zur Hochzeit gekommen waren, wollten, dass er auch bei ihnen spielt. Peter nahm ihre Bitten demütig an. Und bald ging er von Königreich zu Königreich, spielte auf seiner Gitarre und sang seine Lieder. Er wurde so berühmt, dass die Leute ihn Peter den rothaarigen Musiker nannten. Aber trotz des Ruhms und der Anerkennung sehnte sich Peter nach seiner Familie und Linda zurück. Nach der letzten Hochzeit der Saison machte sich Peter auf den Weg zurück nach Fort Langes. Während der gesamten Reise dachte er immer wieder darüber nach, wie er das alles erreicht hatte. Als er nach Hause kam, ließ seine Mutter alles fallen und rannte, um ihn zu umarmen. Oh, mein goldener Schatz, du bist wieder da. Ja, Mutter, das bin ich. Schau, was ich mitgebracht habe. Peter übergab ihr die Tasche, die er trug. Sie war so schwer, dass seine Mutter sie abstellen musste, bevor sie sie öffnen konnte. Die Tasche war voller Gold und Perlen, Rubinen und Diamanten. Alles glitzerte und glänzte. Oh, wir sind reich. Peter hat uns ein Vermögen eingebracht. Anthony war jedoch nicht beeindruckt. Er saß still in seinem Schaukelstuhl und sah aus dem Fenster. Peter ging auf ihn zu und nahm einen Orden aus seiner Tasche. Vater, dieser hier ist für dich. Der König von China verlieh ihn mir. Anthony nahm den Orden und als er ihn betrachtete, liefen Tränen über seine Wangen. Er stand auf und umarmte seinen Sohn. Du hast mich stolz gemacht, Sohn. José, ich hab doch gesagt, er soll der Musik nachgehen. Die drei sahen sich an und brachen in Gelächter aus. Auf der Hochzeitsfeier von Linda und Peter beschloss Rose, über ihren Sohn zu sprechen.